Aber es gibt auch einen Form und einen Stil, den die reifere Jugend verwenden kann, zeigen, was ältere Menschen mit der jeweiligen Musik anfangen. Ja. Gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht.

dann tust du halt immer nur mich. Auch wenn heut Nacht die Welt versinkt, ich halte dich fest, weil mein Verlangen nach dir einfach so viel stärker ist. Vielleicht geschieht heut noch ein Wunder, ich glaub dran. Und deine Sehnsucht nimmt mich mit bis irgendwann. Italienische Sehnsucht. Jetzt ist alles im Eimer und helfen kann keiner. Beiden nicht mehr gibt. Im Bauch die Wut, die Schmerzen, im Kopf Sehnsucht nach dir. Es friert in meinem Herzen, denn du bist nicht mehr hier. Jetzt ist alles im Eimer und helfen kann keiner. Ich hab wirklich alles, aber das nicht verdient. Es ist alles im Eimer und helfen kann keiner. Love.

Erst dachte ich, ich weck sie, aber dann, was ist dann? Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch gelogen. Das Blaue vom Himmel, da kommt es geflogen. Das kann doch nicht wahr sein, doch du bist da zum Anbeißen nah. Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht da sein, mir so bei der Nase. Das Blaue vom Himmel in meinem Arm, ich seh dich nur an. Sag mir, warum ist es so? Bin ich hier oder anderswo? Warum fällt es uns so schwer? Vielleicht lieben wir zu sehr. Niemals waren wir uns so nah wie hier. Da ist noch Platz in meinem Herzen. Sag mir leise dein stummer Blick. Wenn du jetzt gehst, dann sollst du wissen, es gibt immer ein Zurück. Und wir fliegen so wie damals mit den Wolken hoch im Wind. Keine Macht kann uns besiegen, wenn wir zwei nur ehrlich sind. Hab dich gesehen, war völlig hin. Hab gleich gedacht, dass ich kein Typ für dich bin. Ich eher locker und du elegant. Hab keine Chance, doch dann denk ich, hallo. Ich könnte mich ändern für dich sofort. Das ist kein Spruch, ich halte immer Wort. Leg mich in Ketten, schlepp mich vor Gericht. Falls ich dich enttäusche, doch das tue ich nicht. Ich könnte mich ändern, wenn du es willst. Ich würde mir wünschen, dass du das auch fühlst. Vielleicht sagst du dann so wie ich zu mir. Ich könnte mich ändern, einfach wegen dir. Da stehst du auf, kommst zu mir rüber. Dein Blick sagt mir, ich würde jetzt lieber mit dir am Tresen stehen. Und dann sagst du mir, so dass es jeder hören kann. Ich könnte mich ändern für dich sofort. Das ist kein Spruch, ich halte immer Wort. Siebte Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir. Siebte Jahr, blondes Haar, wie bin ich zu ihr? Auf die Haut, ich brauch dich jetzt nicht mehr. I'm